Ja, egal, dass irgendwann die irgendwie wieder passiert. Es ist immer sowas, was man dann kapiert. Mir ist das egal gewesen, was mit einer Frau dann passiert. Wenn meinen Kollegen was passiert, dann ist die alte, die was dann kassiert. Und ich schneid die Hörner auseinander. Vor der Polizei fix die auseinander. Das ist eine Ex, ne Schnappe, Mann. Das ist jetzt Ex of Ex. Das ist immer wieder Alkohol und Drogenrausch. Ja, das ist sowas von toll, dass du das sagst. Denn ich warte darauf, dass ich das selber sag. Und jetzt hab ich dieses Problem, dass ich das nicht alle weiß. Denn ich bin wieder mal da mit diesem Scheiß wie dreist. Oh ja, das ist mir schon lange klar. Irgendwann kommt irgendein Bastard und der meinte, ist Christus ist klar. Dann man das, was er nicht wirklich war. Und wenn er gerade nicht wusste, was er dann gerade sagt, dann kommt er jetzt dann an und weiß genau, was er dann einfach wieder sagt. Ja Mann, das ist nur mein Flow. Das hast du gelernt, das steht im Internet geschrieben. Ich muss mal eben sagen, Krischu ist am Leben. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Woher willst du das denn wissen? Woher willst du das denn wissen? Ja, weil ich weiß, wo ich ihn gerade bunke. In der Nachbarschaft in meiner Gegend Bremen-Nord. Das ist Ritterhude und exaktere Straße nenn ich nicht. Lesen Studium bin ich aber quer. Schleich ich nicht, ich bin der Killer, immer heller, immer weiter geh ich weiter. Ich bin kein Typ und ich brauch auch nichts von euch hier Neider. Denn ich geh weiter über Grenzen hinweg. Denn das ist immer nur sowas, was man nennt Rap. Und keiner von euch wird es irgendwann dann begreifen. Denn ich komme immer wieder mit diesen Rap-Zeilen wie Zeichen. Und ich weiß ganz genau, dass es danke immer wieder heißt, dass es dann immer wieder kommen kann. Ja, ich bin dreist, dass ich dann einfach mich dann traue. Weil man denkt, dass ich Angst habe davor, dass ich das einfach sage, was ich gerade sagen will. Ich komm und kill und mach die Zeilen weiter, weil ich Bock habe. Weil ich gerade einfach nur eine Rap-Passage brauche. Freestyle ist das ganze Album. Hab es vorher nicht gesagt und die sind Track verdammt. Und kein Lied wird oft geschrieben, weil es geht nicht, weil der Typ, der ist der Typ, der eigentlich nicht lebt. Ich mach doch einfach nur damit und bin immer der Typ, der mit dem Kick. Ich weiß genau, was man dann so sagt. Meine Fresse, ist das Zahn oder du oder was Zahn? Oh, wart man. Ja, Digga, Alter, dieser scheiß Hurensohn, der hängt mir immer wieder an der Backe, das geht einfach nicht weg, dieser Mistgeburten Hurensohn von Walter Rennert-Zahn, der steht, stinkt und lebt und ist immer noch da, tut mir leid.